Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 876, an Schiller. Mögen Sie heute Mittag mit mir in Gesellschaft von Schelling und eines kaiserlich-königlichen Bergrats von Podmanitzki aus Chemnitz speisen, so sende gegen 1 Uhr den Wagen, Weimar, den 26. Dezember 1802. G.